Panjo Panni von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Panjo Panni von Petefi. Nenn ich mich, so müssten mir Flammen aus dem Antlitz schlagen. Doch mein rotes Tuch, die Scham, ist schon lange abgetragen. Ein Geschöpf von meiner Art wartet lebenslang in Pfuhlen. Schenken sind mein Aufenthalt und Bettjahren meine Buhlen. Bin dem Diebsgesindel Freund, meine Hauptpassion ist Hehlen, zu verbergen mit Geschick, was die frechen Gauner stehlen. Dieben singe ich mein Lied, tanze jede Nacht mit Strolchen, die im Rauben wohl geübt, nebenbei auch im Erdolchen. Hei, wie mancher tapfere Bursch von den vielen mir geneigten hing hernach am Teufelspfahl an dem hohen, viergezweigten. Und was wird mein Ende sein? Wollen sie mich nicht mehr haben? Sterb ich eines schönen Tags im Gebüsch, vielleicht im Graben. Aus dem Graben zieht mich dann irgend so ein alter Bube, stößt mich aus Barmherzigkeit mit dem Fuß in eine Grube. Wehe mir, oh wehe mir, wehe ihr, die mich geboren, wehe, wehe, sie ist schuld, dass ich mich im Schlamm verloren. So ein schmucker junger Bursch liebte mich aus Herzensgrunde, und die Mutter riet ihm ab, das war die unselge Stunde. Ende von Panjo Panni von Petefi.